6. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Knecht Ruprecht von Theodor Storm. Habt guten Abend, alt und jung, bin allen wohl bekannt genug. Von draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen, und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so sträucht durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und sputte dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herre Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier innen find. Sind's gute Kind, sind's böse Kind? Die Kinder sind wohl alle gut, haben nur mitunter was trotzgem Mut. Ei, ei, für trotzgen Kindermut ist meine lange Rute gut. Heißt es bei euch denn nicht mitunter, nieder den Kopf und die Hosen runter? Wie einer sündigt, so wird er gestraft. Die Kinder sind schon alle brav. Stecken sie die Nas auch tüchtig ins Buch, lesen und schreiben und rechnen genug. Sie lernen mit ihrer kleinen Kraft. Wir hoffen zu Gott, dass es endlich schafft. Beten sie denn nach altem Brauch im Bett ihr Abendsprüchlein auch? Neulich hörte ich im Kämmerlein eine kleine Stimme sprechen allein, und als ich an die Tür getreten, für alle Lieben hörte ich sie beten. So nehmet denn Christkindleins Gruß, Kuchen und Äpfel, Äpfel und Nuss, probiert einmal von seinen Gaben, morgen sollt ihr was Besseres haben. Dann kommt mit seinem Kerzenschein Christkindlein selber zu euch herein. Heut hält es noch am Himmel wacht, nun schlafet sanft, habt gute Nacht. Ende von Knecht Ruprecht von Theodor Storm, aufgenommen von Christa und Elli im November 2012.